Glück auf das Leid. Erst weinst du, dann lachst du darüber und zum Schluss wird das Leid sehr klein. Mit 20 liebst du nachts den Mondenschein, mit 40 Sonnenschein, mit 60 nur den Wein. Lieben geht alle vorüber, nutzt die Zeit, lass uns voll glücklich sein.